Funkkolleg Musikgeschichte. 11. Kollegstunde, Johann Adolf Scheibes Kritik an Johann Sebastian Bach und das Ende des Barock, Autor Professor Dr. Peter Kahn. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. So lautet nach Immanuel Kant der Wahlspruch der Aufklärung. In seiner Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, aus dem Jahre 1783, definiert Kant Aufklärung als Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wie aber vollzieht sich dieser Ausgang, dieses Heraustreten aus Unmündigkeit und Gängelung? Kant sieht die entscheidende Voraussetzung in der Freiheit, von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen. Als Beispiel dient ihm der Gelehrte, der vor dem ganzen Publikum seiner Leserwelt von seiner Vernunft Gebrauch macht. Dabei fasst Kant den Typus des Gelehrten keineswegs eng. Auch der Offizier oder der Geistliche können auf ihrem Fachgebiet als Gelehrte fungieren. Zwar seien sie in ihrem Amt an Weisungen ihrer Obrigkeit gebunden, doch es dürfe ihnen nicht verwehrt werden, als Gelehrte zu kritischen Fragen des Militärdienstes oder des Kirchenwesens öffentlich Stellung zu nehmen. Selbst der steuerzahlende Bürger könne zum Gelehrten werden. Muss er schon, wenn auch widerwillig, seine Steuern zahlen, so bleibt ihm doch das Recht, als Gelehrter auf ihre Unschicklichkeit öffentlich hinzuweisen. Den geschichtlichen Hintergrund für Kants Aufklärungsbegriff bilden die Gründungen zahlreicher Gelehrtergesellschaften in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts und das Aufblühen gelehrter Zeitschriften, die meist wissenschaftliche, literarische oder moralische Fragen behandelten. Gelehrter im Sinne Kants ist aber auch der Musiker, der eine Musikzeitschrift begründet, in der er für ein neues Geschmacksideal eintritt, Missstände kritisiert, seine Leser belehrt, alte Zöpfe abschneidet und letzte Reste mittelalterlichen Geistes zu verjagen sucht. Er leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Öffentlichkeit des Musiklebens, die das heraufdämmernde bürgerliche Zeitalter kennzeichnet. Dieser neue Typus des Musikgelehrten lässt nur die Vernunft oder eine mächtigere Feder als Oberherrn gelten. Er zeichnet sich aus durch kritischen Geist, oft auch durch Angriffslust. Er fesselt seine Leser durch Veröffentlichung echter oder auch fingierter Leserbriefe, Beurteilungen neuer Bücher oder Kompositionen und durch die Austragung musiktheoretischer oder ästhetischer Kontroversen. Oft tritt der aufklärerisch-kritische Geist bereits in der Benennung der Zeitschriften zutage. Am Anfang steht Johann Mattheson's Critica Musica, die erste deutsche Musikzeitschrift, erschienen 1722 bis 1725 in Hamburg, dem wichtigsten Zentrum der deutschen Aufklärung neben Leipzig und Berlin. Zu Johann Sebastian Bach steht der 4 Jahre ältere Mattheson als Persönlichkeit und in seinem Denken in scharfem Kontrast. Weltoffen, gewandt, fortschrittsgläubig, ein Meister literarischer Polemik, eitel, erfolgreich, nicht nur als Musiker und Schriftsteller, sondern auch als Diplomat in englischen Diensten. Zugleich ein scharfer Denker, erstaunlich belesen und überdies ein bedeutender Musiktheoretiker. Noch Beethoven und Brahms besaßen und studierten sein Hauptwerk, den vollkommenen Kapellmeister. Gleichfalls in Hamburg erschien zwischen 1737 und 1740 der Kritische Musikus, verfasst und herausgegeben von Johann Adolf Scheibe, einem Musiker und Musikgelehrten der jüngeren Generation. Scheibe stammte aus Leipzig und hatte dort bei Johann Christoph Gottsched studiert, dem Wortführer der literarischen Aufklärung. Gottscheds Wochenschrift »Vernünftige Tadlerinnen« und sein Lehrbuch »Versuch einer kritischen Dichtkunst für die Deutschen« dienten Scheibe zum Vorbild. Im 40. Stück des Kritischen Musikus vom 2. Juni 1739 berichtet Scheibe seinen Lesern, was ihn zur Begründung seiner Zeitschrift bewegt habe. Als der berühmte Herr Professor Gottsched, einer der scharfsinnigsten Kritikverständigen unserer Zeiten, seine Kritische Dichtkunst im Jahre 1730 zu Leipzig herausgab, so machte ich mir dieses wohlgeschriebene Buch nicht allein bekannt, sondern ich nahm dadurch Gelegenheit, Verschiedenes in der Musik auf ganz andere Art einzusehen und zu prüfen. Ein weiteres Nachdenken brachte mich auch endlich auf den Einfall, ob man nicht auch die Teile der Musik, insonderheit aber die zur Komposition und zu den moralischen Absichten derselben gehören, auf kritische Art untersuchen und abhandeln könnte. Als ich aber bald darauf Leipzig verließ und kurze Zeit hernach nach Hamburg kam, so entschloss ich mich, durch ein wöchentliches Blatt den Grund zu dergleichen vollständigen Abhandlung zu legen. In Anlehnung an Gottsched, den Literaturpapst, will Scheibe den Musikverständigen und Musikanten zeigen, wie genau die Dichtkunst und die Musik miteinander verwandt sind und dass die Regeln der Ersteren auch in der Letzteren gelten. Wie Gottsched gegen den krausen Sprachstil barocker Dichter und gegen die Geschmacklosigkeiten auf dem Theater zu Felde zog, so will Scheibe einem neuen, besseren Geschmack in der Musik zum Durchbruch verhelfen. Gleich im ersten Stück seines Kritischen Musikus vom 5. März 1737 verkündet er dieses Ziel. Endlich ist die in den Wissenschaften herrschende Barbarei in einigen Teilen unseres werten Deutschlands beinahe gänzlich vertilget worden. Wir sehen die Dichtkunst und die Redekunst durch die besten kritischen Untersuchungen in einer so großen Vollkommenheit, dass wir den Franzosen, die sonst darin die einzigen Meister sein wollten, nichts mehr nachgeben dürfen. Der gute Geschmack beginne zu herrschen, und dadurch fangen wir an zu empfinden, wie glücklich diejenigen sind, welche der Natur und der Vernunft in einer wohlgeprüften Beurteilungskraft folgen. Die Musik allein ist noch übrig. Diese edle Wissenschaft braucht noch alle Bemühungen, die in jenen sind angewendet worden. Sie liegt noch in einer so großen Verwirrung, dass es uns und unseren Nachkommen noch Zeit und Mühe kosten wird, sie in eine vernünftigere Ordnung zu bringen. Natur und Vernunft gegen Barbarei und Verwirrung. So lautet Scheibes Botschaft. Aber welche Art von Musik ist es, die er als Natur- und Vernunftgemäß ansieht? Und wo findet er Verwirrung und Barbarei? Zunächst einmal attackiert er recht pauschal die Vorherrschaft der italienischen Oper und diejenigen, die sie blindlings nachahmen. Der virtuose Ziergesang lässt keinen Raum für den Ausdruck der Leidenschaften, so meint Scheibe. Er erweist sich hierin als getreuer Schüler Gottscheds, der die Oper als bloßes Sinnenwerk kritisiert hatte und den Satz prägte: Wenn man in die Oper geht, muss man die Vernunft zu Hause lassen. Die Poesie werde zur Sklavin der Musik, denn der Komponist suche in ihr nur Gelegenheiten, seine Einfälle und Triller hören zu lassen. Damit aber wird, so meint auch Scheibe, das Ziel der Musik verfehlt. Ihre Aufgabe ist es, den Zuhörer zu rühren, indem sie diejenigen Leidenschaften und Gemütsbewegungen nachbildet, von denen die Dichtung erfüllt ist. Auf diese Nachahmung der Natur, gemeint ist vor allem die Natur menschlicher Affekte, kommt Scheibe immer wieder zurück, wobei er betont, dass sie der Vernunft bedarf. Der Komponist muss das menschliche Herz, die Natur, ja alle Regungen des Herzens und alle Wirkungen der Natur kennen, wenn er in seinen Arbeiten die Natur vernünftig nachahmen, wenn er natürlich, ausdrückend und überhaupt schön setzen will. Dass die Rührung des Hörers aus der Ehe von Natur und Vernunft entspringen soll, mag befremdlich erscheinen, ist aber ein in der Kunstlehre des Rationalismus zutiefst verwurzelter Gedanke. Eine autonome, aus sich selbst sprechende Musik gibt es für diese Auffassung nicht. Sie wäre bestenfalls bloßes Geräusch. Man versteht Musik vielmehr als nachahmende, als darstellende Kunst und beruft sich dabei auf die Mimesis-Lehre des Aristoteles. Unnatürlich erscheint Scheibe aber nicht nur die italienische Oper, sondern auch eine Musik, die sich überwiegend auf Polyphonie, auf kunstvolle Kontrapunktik und Kanons konzentriert und darüber die Melodie vernachlässigt. Doch rechnet er diese Art von Musik bereits einer vergangenen Epoche zu. Und so kann er sich im ersten Stück des Kritischen Musikus mit seiner Kritik hier kürzer fassen. Im Anschluss an die Kritik der italienischen Oper, deren hohe Schätzung er einem Vorurteil zuschreibt, heißt es dazu: Die Zeiten sind nicht eben allzu lange verflossen, da man in einem anderen Vorurteile steckte. Man wollte nämlich lauter Harmonien machen. Die Melodie war nichts. Unter Harmonie versteht Scheibe hier die vielstimmig kontrapunktische Fügung eines Satzes. Man wollte in der Kirche, bei Hofe und sogar auch auf der Schaubühne mit Gewalt künstlich sein. Man sah und hörte nichts als Kanons, Kontrapunkte, Zirkelgesänge und dergleichen. Wider diese Ausschweifungen wurde mit großer Heftigkeit gestritten. Diese Bemühungen hatten zuletzt die Frucht, dass man anfing, die musikalischen Kanons und Kontrapunkte mit vernünftigeren Augen anzusehen und dem Gehör mehr als sonst zu schmeicheln. Scheibe spielt hier an auf den sogenannten Kanonstreit des Jahres 1723. Eine Kontroverse über den Wert dieser strengsten Satztechnik, ausgetragen in den Spalten von Mattesons Critica Musica. Die auf älteren Anschauungen beruhenden These, der Kanon sei das Fundament der Musik, setzte Mattheson den Vorrang der Melodie entgegen und fand dabei die Unterstützung namhafter Komponisten wie Johann David Heinichen und Georg Philipp Telemann. Selbst sein Gegner, der Wolfenbütteler Kantor Heinrich Bokemeyer, gestand am Ende Mattheson den Sieg zu. Die Musikanschauungen des Barock, der die Musik als Abbild der Ordnung des Kosmos galt, geriet ins Wanken. Natur und Vernunft drängten derart spekulatives Denken in den Hintergrund. Man forderte von der Musik Annehmlichkeit, Natürlichkeit und vor allem Melodie. Während in Hamburg der Kanonstreit seinem Höhepunkt zustrebte, hatte der Rat der Stadt Leipzig sich mit der Neubesetzung der Stelle des Thomaskantors zu befassen. Johann Kuhnau war am 5. Juni 1722 gestorben. Der Versuch, Telemann als Nachfolger zu gewinnen, blieb erfolglos. Im Dezember 1722 sprach man dann über weitere Kandidaten. Genannt wurde an erster Stelle der Darmstädter Hofkapellmeister Christoph Graupner, ferner Johann Friedrich Fasch, Hofkapellmeister in Zerbst, und schließlich Johann Sebastian Bach, der zu jener Zeit am Hofe von Anhalt-Köthen wirkte. Außerdem waren noch einige andere Kantoren und Organisten im Gespräch. Fasch zog seine Kandidatur bald zurück, da er den mit dem Amt des Thomaskantors verbundenen Lateinunterricht scheute. Graupner und Bach wurden zur Kantoratsprobe eingeladen, deren Schwerpunkt in der Aufführung einer oder zweier für diesen Zweck komponierten Kantaten lag. Graupners erstes Probestück, die Kantate »Lobet den Herrn, alle Heiden«, erklang am 17. Januar 1723 in der Thomaskirche. Drei Wochen später, am 7. Februar, legte Bach die Kantoratsprobe ab, und zwar mit der Kantate »Christus nahm zu sich die Zwölfe«. Graupners Kantate fand allgemein Anklang. Hätte der Großherzog von Darmstadt sich nicht geweigert, seinen Kapellmeister freizugeben, so wäre ihm die Stelle zugefallen. Erst durch diese Weigerung wurde der Weg für Bach frei. »Da man die Besten nicht bekommen könne, müsse man Mittlere nehmen«, äußerte der Leipziger Bürgermeister Dr. Platz, und er stand mit dieser Meinung gewiss nicht allein. Bachs Rang als Orgelvirtuose war zwar unumstritten, als Komponist jedoch konnte er mit dem Ruhm Telemanns und selbst Graupners nicht konkurrieren. Vielleicht lässt sich durch einen Vergleich der Probestücke Graupners und Bachs sogar ein wenig Verständnis für die Haltung der Leipziger Ratsherren gewinnen. Dem Eingangschor von Graupners Kantate liegt der 117. Psalm zugrunde. Vers 1: Lobet den Herrn alle Heiden, preiset ihn alle Völker. Vers 2: Denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja. Thank you. Graupner lässt im ersten Vers mit dem Klang von Trompeten und Pauken höfischen Glanz in ungetrübtem C-Dur erstrahlen. Der Herr, der da gelobt werden soll, trägt die Züge eines Fürsten, der mit seinem Gefolge zur Jagd aufbricht. Nicht nur der rasche 12-Achtel-Takt und die schmetternden Jagdmotive erwecken diese Assoziation, sondern auch die plötzliche Echowirkung im achten Takt, die dem prächtigen Klangbild für einen Augenblick eine räumliche Dimension verleiht. Bei Einsatz des Chores glaubt man sich fast auf die Opernbühne versetzt. Jubelrufe erschallen, werden wiederholt und gewinnen an Klangpracht durch die Harmonik, die erst hier sich von der Tonika löst und in kräftigen Quintschritten die Regionen der Tonart durchwandert. Die zweite Hälfte des ersten Psalmverses, preiset ihn alle Völker, nutzt Graupner zu einer kurzen Fuge einfachster Anlage und Thematik, als wolle er unter Beweis stellen, dass man auch einer so kunstvollen Technik schlichte, jedermann verständliche und zugleich eindrucksvolle Wirkungen abgewinnen kann. Die Tonwiederholungen des Fugenthemas nehmen das Schmettern der Jagdmotive auf. Tatsächlich erscheint das Thema zuletzt auch in der Trompete. Dann ein plötzlicher Szenenwechsel, langsames Tempo, A-Moll, Pianissimo, Wechsel zwischen Soli und Chor in ruhiger Viertelbewegung zu Beginn des zweiten Verses, denn seine Gnade und Wahrheit. Die Deklamation dieser Textstelle könnte nicht schlichter sein. Sie folgt dem Sprachrhythmus und beschränkt sich melodisch auf den Wechsel zweier benachbarter Töne. Eindrucksvoll an dieser Stelle erscheint, zumal nach dem prunkvoll bewegten Beginn des Satzes, die Versenkung ins Zuständliche, das Verharren in kontemplativer Haltung, das hier der Andacht gelten mag, der Besinnung auf die Gnade des Herrn. Zugleich aber lässt diese Stelle einen für Graupner charakteristischen Zug erkennen. Seine Neigung zum musikalischen Stimmungsbild, zum beschaulichen Verweilen auf flächigen Klangfeldern, zum idyllischen Spiel einfacher Motive, die er umeinander kreisen lässt, ihrem Echo nachlauschend wiederholt, variiert oder sequenziert, bis zum Erreichen einer anderen Klangebene, auf der ein ähnliches Spiel zu folgen pflegt. Graupner wirkt an solchen kontemplativ stationären Stellen wie ein Meister des musikalischen Stillebens. Die Musik scheint nicht mehr auf ein Ziel hin ausgerichtet, sondern in sich selbst zu ruhen, entspannt und gelöst von den treibenden Kräften rhythmischer, motivischer oder harmonischer Bewegung, die uns als Lebenselemente der Barockmusik vertraut sind. An die Stelle von Aktivität und Entwicklung tritt beschauliches Verharren in einer stimmungsvollen Passivität, in einem gleichsam naturhaften Urzustand von Musik. Mit dem lebhaften Wiedereintreten des Chors und antwortenden Echorufen findet die Episode ihr Ende. Das abschließende Halleluja formt Graupner zu einer bewegten Doppelfuge. fassen wir zusammen. Graubners Eingangschor verknüpft höfischen Prunk, Jagdmotive, szenischen Charakter und andachtsvoll beschauliche Intimität zu einer abwechslungsreichen Folge musikalischer Bilder. Die zuweilen schlichte Faktur des Satzes wird belebt durch dynamische Kontraste und fantasievolle Behandlung des Instrumentariums. In der zweiten Fuge erweist Graupner dem verstorbenen Thomaskantor, seinem ehemaligen Lehrer Kuhnau, seine Reverenz. Kuhnau galt als Meister der Doppelfuge. An keiner Stelle überfordert Graupner die Auffassungskraft des Hörers. Auch in den kunstvoll gearbeiteten Partien wirkt seine Musik unmittelbar ansprechend. Dass sie auch der Forderung gerecht wird, Musik müsse den Hörer rühren, zeigt die Piano-Episode bei dem Wort Gnade. Dem Eingangssatz von Bachs Probestück liegt das Evangelium des Sonntags Est Domini zugrunde, in dem Jesus den Jüngern die bevorstehende Passion ankündigt. Ein Text, dessen Inhalt zu dem von Graupner vertonten Psalm in denkbar scharfem Gegensatz steht. Ein direkter Vergleich beider Kompositionen ist schon wegen dieses inhaltlichen Kontrasts unmöglich. Gegenüberstellen lässt sich jedoch die kompositorische Faktur beider Stücke. Bachs Text entstammt dem 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Er bildet einen verkürzten und leicht veränderten Extrakt der Verse 31 und 34. Jesus nahm zu sich die Zwölfe und sprach: Sehet, wir gehen hinauf gegen Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, das geschrieben ist von des Menschen Sohn. Sie aber vernahmen der keines und wussten nicht, was das gesaget war. Als Tonart dieser Ankündigung der Passion wählt Bach, ebenso wie im Eingangschor der Johannespassion, G-Moll. Zu dem Streicherensemble tritt als einziges Blasinstrument eine Oboe hinzu. Das ohnehin dichte, fünfstimmige Satzgefüge wird später, bei Eintritt der Singstimme, zur Sechsstimmigkeit erweitert. Hören wir zunächst das einleitende Orchester-Ritornell. Der Gang hinauf gen Jerusalem, den die beiden ersten Takte darstellen, hat etwas von einem Kondukt. Es ist ein Gang, bei dem jeder Schritt schwer wird. So darf man das allmähliche, immer wieder neu ansetzende Aufsteigen der drei Oberstimmen zu Beginn wohl verstehen. Aber nicht genug damit, dass der Gang mühsam erscheint. Die absteigende Figur der Katabasis im Bass scheint das Hinauf in sein Gegenteil zu verkehren. Die Katabasis gilt der Bachzeit als affekthaltige Figur, die auf Erniedrigung und Demütigung anspielt. In den seufzenden Motiven des dritten und vierten Taktes über dem Orgelpunkt D scheint dieser Zwiespalt seinen Ausdruck zu finden. Vorgriffe auf die Matthäuspassion werden spürbar. Den einleitenden Satz des Evangelisten, Jesus nahm zu sich die Zwölfe, weist Bach einer Tenorstimme zu, die anschließenden Christusworte, wie immer in seinen Passionen und Kantaten, einem Bass, dem hier allerdings ein hohes Maß an rhythmischer und melodischer Beweglichkeit abgefordert wird. In seiner figurativen Auszierung steht dieser Gesangspart den Instrumentalstimmen keineswegs nach. Stellenweise geht er sogar beträchtlich über sie hinaus. Auf, in den Lauf, in den Lauf, denn ihr Lohn. Wir den meist feierlich getragenen Gesangsstil des Christus in den Rezitativen der Matthäuspassion im Ohr hat, mag über die artifizielle, mit zahlreichen Instrumentalismen durchsetzte Führung der Bassstimme verwundert sein. Wie kommt Bach dazu, auf Worte Jesu virtuose Gesangsmanieren zu erfinden, deren korrekte Ausführung selbst einem Instrumentalisten zu schaffen machen könnte? Genügt die Erklärung, dass Christus hier, anders als in den Passionen, nicht als handelnde Person auftritt, dass lediglich Christusworte die Grundlage einer Komposition bilden, die sich aller in der Arie üblichen Mittel der Affektdarstellung bedient? Halten wir jedenfalls fest, dass es sich dabei nicht um Verzierungskünste des Sängers handelt, dass jeder Triller, jede 32. oder gar 64. Note von Bach minutiös vorgeschrieben wurde? Ein Punkt, an dem sich die Kritik derjenigen entzünden musste, die für Natürlichkeit, Melodie und Annehmlichkeit in der Musik eintraten. Noch 120 Jahre später hatte Moritz Hauptmann, selbst Thomaskantor und einer der führenden Köpfe der Bach-Renaissance des 19. Jahrhunderts, mit Bachs Gesangsstil seine Probleme. Nach einer Aufführung der H-Moll-Messe sprach er seine Bedenken in einem Brief an Franz Hauser aus, den Sänger und Sammler von Bach-Autographen, der zu jener Zeit Direktor des Münchner Konservatoriums war. In Hauptmanns Brief vom 11. April 1859 heißt es über die solistischen Gesänge der H-Moll-Messe: Mir kommt's etwas vor bei solchen Solo-Gesängen, als wenn ich in einem Orchideengarten wäre, lauter Schlingpflanzen, die sich herumranken um sich selbst und andere. Nicht Stamm und Zweige wie der italienische, aus Wort und dessen Betonung metrisch-melodiös sich bildende Gesang, ein hauptsächlich selbstständig sich gliedernder Fortgang für den Sänger, alles Übrige, so reich es sein mag, Begleitung. Das ist's hier nicht. Es ist alles instrumental erfunden und empfunden. Ich möchte aus dem Orchideenhaus manchmal heraus, in den Garten, wo die Pflanzen der Mutter Erde wachsen und ihren Stamm und Zweige sich nach eigener Natur bilden können. Soll denn die Singstimme mit dem gesungenen Wort nichts anderes zu tun haben, als in einer kanonischen Nachahmung mit der Oboe da Caccia oder d'Amore fortgehen? Etwas von der Volksliednatur, meine ich, müsste in jedes Gesangsstück sich fortbilden, denn das ist die Gesangsnatur selbst. Bachs Sologesänge können vom polyphonischen Instrumentalsatz sich nicht losmachen. Hauptmanns Brief, an einen namhaften Sänger gerichtet, mag als Beleg dafür dienen, dass wesentliche Punkte der Kritik Scheibes an Probleme rühren, mit denen sich noch die Generation der Wiederentdecker Bachs herumzuschlagen hatte. Die Ausziehung der Stimmen, das Wort-Ton-Verhältnis und die Frage nach dem Natürlichen. Der Eröffnungssatz von Bachs Probestück ist zweiteilig. Auf den langsamen Teil, dem die Christusworte zugrunde liegen, folgt ein rascher, fugierter Chorsatz über den Vers, der vom Unverständnis der Jünger berichtet. Bach lässt demgemäß das Thema der Fuge 12-mal einsetzen. In den Zwischenspielen der Fuge treten Einwürfe der Jünger auf den Text »Was das Gesaget sei« hervor. Sie verleihen diesem Schlussteil etwas vom Charakter der Turba-Chöre einer Passion, in denen das Eingreifen der Volksmenge in die Leidensgeschichte dargestellt wird. Thank you. Gegenüber der Probekantate Graupners tritt an Bachs Kantatensatz die durchgängig dichte, kontrapunktische Fügung des Satzes hervor. Der wechselnden Folge musikalischer Charaktere bei Graupner stehen hier zwei in sich geschlossene Teile gegenüber, die sowohl in der Instrumentation als auch in Dynamik, Textbehandlung und rhythmischem Verlauf strenge Einheitlichkeit aufweisen. Momente der Entspannung, der Reduzierung des kompositorischen Anspruchs, wie sie uns bei Graupner begegneten, fehlen in Bachs Komposition, die an die Fassungskraft des Hörers weit höhere Anforderungen stellt. Anforderungen, die 15 Jahre später als geradezu vernunftwidrig bezeichnet werden konnten. So schreibt Johann Adolf Scheibe im Januar 1738 an Johann Matheson: Bachsche Kirchenstücke sind allemal künstlicher und mühsamer, keineswegs aber von solchem Nachdrucke, Überzeugung und solchem vernünftigen Nachdenken als die Telemannschen und Graunschen Werke. Es geht bei der Kritik an der Schwierigkeit von Kirchenmusik nicht allein um ein Generationsproblem. Telemann war 4, Graupner 2 Jahre älter als Bach. Dennoch stellt Scheibe Telemanns Kirchenmusik zusammen mit der des 22 Jahre jüngeren Karl Heinrich Graun als eindrucksvoller und vernünftiger, das heißt als nicht unangemessen schwierig, derjenigen Bachs gegenüber. Scheibe wusste, wovon er sprach. Er hatte in seiner Leipziger Studienzeit reichlich Gelegenheit, Aufführungen von Kantaten Bachs zu hören. Dass er persönlich mit Bach bekannt war, geht aus einem Zeugnis aus dem Jahre 1731 hervor, in dem Bach ihm bestätigt, dass er nicht allein auf dem Klaviere und Violine, sondern auch in Kompositionen sich gar wohl habilitiert habe. Sein Vater, Johann Scheibe, ein bedeutender Orgelbauer, wurde von Bach außerordentlich geschätzt. Man greift daher sicher zu kurz, wenn man persönliche Motive hinter der Kritik an Bach vermutet, mit der Scheibe im Mai 1737 für beträchtliche Aufregung sorgte. Im 6. Stück des Kritischen Musikus veröffentlichte er nämlich einen fingierten Brief, in dem angeblich ein reisender Musikant seine Eindrücke von einigen deutschen Musikerpersönlichkeiten mitteilte. Mit Namen genannt sind dabei weder der Verfasser des Briefes, Scheibe selbst, wie er später zugab, noch die Personen, über die er schreibt. Dass jedoch die nachfolgende Charakterisierung auf Johann Sebastian Bach zu beziehen war, daran konnte es für sachkundige Leser kaum einen Zweifel geben. Der Herr ist endlich in der Vornehmste unter den Musikanten. Er ist ein außerordentlicher Künstler auf dem Klavier und auf der Orgel. Und er hat zurzeit nur einen angetroffen, mit welchem er um den Vorzug streiten kann. Ich habe diesen großen Mann unterschiedene Male spielen hören. Man erstaunt bei seiner Fertigkeit und man kann kaum begreifen, wie es möglich ist, dass er seine Finger und seine Füße so sonderbar und so behend ineinander schränken, ausdehnen und damit die weitesten Sprünge machen kann, ohne einen einzigen falschen Ton einzumischen oder durch eine so heftige Bewegung den Körper zu verstellen. Dieser große Mann würde die Bewunderung ganzer Nationen sein, wenn er mehr Annehmlichkeit hätte und wenn er nicht seinen Stücken durch ein schwülstiges und verworrenes Wesen das Natürliche entzöge und ihre Schönheit durch allzu große Kunst verdunkelte. Weil er nach seinen Fingern urteilet, so sind seine Stücke überaus schwer zu spielen. Denn er verlangt, die Sänger und Instrumentalisten sollen durch ihre Kehle und Instrumente eben das machen, was er auf dem Klaviere spielen kann. Dieses aber ist unmöglich. Alle Manieren, alle kleinen Auszierungen und alles, was man unter der Methode zu spielen versteht, drücket er mit eigentlichen Noten aus. Und das entzieht seinen Stücken nicht nur die Schönheit der Harmonie, sondern macht auch den Gesang durchaus unvernehmlich. Alle Stimmen sollen miteinander und mit gleicher Schwierigkeit arbeiten, und man erkennet darunter keine Hauptstimme. Kurz, er ist in der Musik dasjenige, was ehemals der Herr von Lohenstein in der Poesie war. Die Schwülstigkeit hat beide von dem Natürlichen auf das Künstliche und von dem Erhabenen auf das Dunkle geführt. Und man bewundert an beiden die beschwerliche Arbeit und eine ausnehmende Mühe, die doch vergebens angewendet ist, weil sie wieder die Natur streitet. Der schlesische Dichter Daniel Caspar von Lohenstein, mit dem Bach hier verglichen wird, schrieb Gedichte, einen überdimensionalen Arminius-Roman, aber auch Schauerdramen, deren spannungsvoll überhitzte Sprache in der Darstellung des Grässlichen besondere Höhepunkte findet. Wenn Scheibe gerade diesen Barockpoeten zum Vergleich heranzieht, so folgt er abermals den Spuren Gottscheds. Im lohnsteinischen Schwulst sah Gottsched eine der ärgsten Geschmacksverirrungen, von denen er die deutsche Literatur zu befreien trachtete. Wichtiger als dieser Vergleich mit der literarischen Sphäre sind für uns die Ansatzpunkte von Scheibes Kritik im musikalischen Bereich. Sie zielen offensichtlich auf Bachs Kirchenmusik. Die Komplexität ihrer Satzstruktur wird als künstlich, als unnatürlich empfunden. Eine Hauptstimme sei nicht mehr erkennbar. Dadurch entstehe der Eindruck des Verworrenen. melodisches und harmonisches Profil der Musik werde durch das Ausschreiben der Verzierungen beeinträchtigt, die bei Bach, wie Scheibe richtig erkennt, kein bloßer Zierat sind. Alle diese kritischen Bemerkungen beziehen sich auf kennzeichnende Merkmale der Musik Bachs, die man üblicherweise als typisch für den Barockstil zu bezeichnen pflegt, die sich allerdings in solcher Konzentriertheit bei keinem anderen Meister finden lassen. Ihre negative Bewertung gründet sich auf die übergeordneten Maßstäbe der Vernunft und der Natur, aber auch auf die Forderung nach Schönheit und Annehmlichkeit in der Musik, schließlich auf das Verlangen nach deutlichem, nachdrücklichem und überzeugendem Ausdruck des Textes. Gemessen an solchen Kriterien erscheint Bachs Kirchenmusik ihm als schwierig, dunkel, mühsam im Satz und im Textausdruck undeutlich. Was Scheibe in diesem Zusammenhang als schwülstig bezeichnet, hat er an anderer Stelle genauer ausgeführt. Im 14. Stück des Kritischen Musikus vom September 1737 kennzeichnet er das Schwülstige als eine Ausartung des hohen Stils ins Überladene. In die schwülstige Schreibart fällt man insgemein, wenn man allen Stimmen gleich viel zu tun gibt, wenn sie sich alle beständig miteinander herumzanken, dass man weder die Worte, den Gesang noch auch die harmonischen Verbindungen voneinander entscheiden kann. Eine allzu große Kunst führt uns allemal von dem Natürlichen und Deutlichen aufs Dunkle. Dieses schwülstige Wesen herrschet nun meistenteils in den Chören, und zwar aus der Ursache, weil man in dem Wahne steht, die Chöre müssten unumgänglich recht schwer und durcheinander gesetzt werden, gleich als wenn das Schöne und Prächtige in einem undeutlichen, verworrenen und durcheinander geflochtenen Geräusche bestünde. Was Scheibe meint, lässt sich verdeutlichen am Beispiel des Eingangschors von Bachs Kantate »Unser Mund sei voll Lachens«, komponiert zum ersten Weihnachtstag 1725. Bach hat hier auf den ersten Satz seiner in Köthen entstandenen Orchesterouvertüre in D-Dur zurückgegriffen. Es handelt sich also um einen Sonderfall der sogenannten Parodiepraxis, nämlich um die vokale Parodie eines Instrumentalwerks, in diesem Fall einer französischen Ouvertüre. Der prächtig feierlichen langsamen Einleitung folgt ein rascher Mittelteil, reich an Imitationstechnik, aber nicht streng fugenmäßig angelegt. Mit dem Wiederaufgreifen des langsamen Teils schließt der Satz. In den raschen Mittelteil hat Bach nun einen Chorsatz eingebaut, dem Verse aus dem 126. Psalm zugrunde liegen. Unser Mund sei voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens, denn der Herr hat Großes an uns getan. Hören wir zunächst die schwungvolle, von rhythmischem Elan federnde, instrumentale Version dieses Mittelteils, wie er sich in der D-Dur-Ouvertüre darbietet. Bei seiner Umarbeitung zu einem Chorsatz hat Bach an diesem Orchesterstück eine Reihe bemerkenswerter Änderungen vorgenommen. Er hat das Instrumentarium um zwei Flöten bereichert, zahlreiche harmonische, motivische und sogar formale Umgestaltungen eingefügt, die sich erst bei genauem Studium der Partitur erschließen. Entscheidend bleibt jedoch der Einbau des Chorsatzes. Das schwungvoll tänzelnde Hauptmotiv der Orchesterfassung, eine typisch instrumentale Erfindung, hätte die Beweglichkeit eines Chores überfordert. Bach leitet daher eine vereinfachte Version daraus ab, die er den Singstimmen zuweist, während in den Instrumenten die ursprüngliche Motivik erhalten bleibt. Aus der heterophonierenden Parallelführung beider Versionen ergeben sich klangliche Reibungen. Die Deklamation des Psalmtexts kann nicht ohne Probleme bleiben, wenn, wie hier, eine instrumentale Vorlage als Basis dient. Hören wir noch einmal Scheibes bissige Worte über schwülstige Chorstücke. Die Singestimmen machen ein fremdes Geschrei. Man höret sie nur kreischen. Die Worte aber sind, teils wegen der krausen Harmonie, teils auch, weil die Silben wider die Natur verworfen oder aber ausgedehnet werden, fast ganz und gar unvernehmlich. Das Lachen in Bachs Chorsatz wirkt tatsächlich ein wenig angestrengt. Arnold Schering, der die Entstehung der Kantate mit den Verwicklungen des polnischen Thronfolgekriegs in Zusammenhang bringen wollte, meinte sogar, das am Anfang ertönende Chorlachen klingt keineswegs weihnachtlich, sondern schadenfroh. Scherings Datierung der Kantate auf 1734 hat sich als irrig erwiesen und damit fällt auch seine Interpretation des Lachens als Ausdruck der Schadenfreude in sich zusammen. Zu denken gibt freilich, dass ein so bedeutender Musikforscher und Kenner des Bachschen Werks überhaupt auf eine derartige Deutung kommen konnte. Bestätigt sie nicht indirekt den Vorwurf Scheibes, es mangele Bachs Kirchenstücken an deutlichem und nachdrücklichem Ausdruck des Textes? Kritik, die Scheibe an Bach geübt hatte, blieb nicht unbeantwortet. Sie löste vielmehr einen regelrechten Gelehrtenstreit aus. Als Verteidiger Bachs trat dabei der Leipziger Magister der Rhetorik Johann Abraham Birnbaum in die Arena. Die Streitschriften, die er mit Scheibe wechselte, füllten Dutzende von Seiten und sind reich an polemischen Untertönen. Den Vorwurf des Unnatürlichen und Verworrenen suchte Birnbaum mit dem Hinweis auf die strenge Beachtung der Kompositionsregeln zu widerlegen. Dass Bachs Musik durch zu große Kunst unnatürlich werde, sei ausgeschlossen. Er schreibt: Je größer die Kunst ist, je fleißiger und sorgfältiger sie an der Ausbesserung der Natur arbeitet, desto vollkommener glänzt die dadurch hervorgebrachte Schönheit. Folglich ist es wiederum unmöglich, dass die allergrößte Kunst die Schönheit eines Dinges verdunkeln könne. Außerdem verwies Birnbaum auf die Tradition Palestrinas. Mit dieser auf Regelhaftigkeit und historische Tradition gegründeten Verteidigung lieferte er freilich dem Aufklärer Scheibe nur neue Angriffspunkte. Bach habe sich nicht in den Wissenschaften umgesehen. Pointiert gesagt bedeutet dies den Vorwurf mangelnder philosophischer und ästhetischer Bildung. Dem wiederum entgegnete Birnbaum mit dem Hinweis auf Bachs gründliche Kenntnis der Rhetorik. Beide Kontrahenten reden in diesem Disput häufig aneinander vorbei. Und dennoch enthüllt er uns, dass Bach um die Mitte der 30er Jahre bereits in die Stellung eines großen Unzeitgemäßen geraten war. Sein Kantatenwerk war, wie die jüngere Bachforschung ermitteln konnte, bereits vor 1730 im Wesentlichen abgeschlossen. Sein Spätwerk ragt in die Zeit eines grundlegenden Wandels der ästhetischen Maßstäbe seltsam fremd und isoliert hinein. In Mode gekommen war die leichte Melodienmacherei, so Friedrich Wilhelm Marpurg, der Berliner Musikgelehrte und Herausgeber des Kritischen Musikus an der Spree. Bachs Werk wurde zur geheimen Botschaft für spätere Epochen, zur Flaschenpost, wie Theodor W. Adorno zu formulieren pflegte. Gelöst aus dem Streit der Tagesmeinungen begann es selbst zum Maßstab zu werden, ein Prozess, dessen Ende nicht abzusehen ist. Sie hörten die 11. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte, Johann Adolf Scheibes Kritik an Johann Sebastian Bach und das Ende des Barock von Professor Dr. Peter Kahn. Das Thema der 12. Kollegstunde, Händel in London von Dr. Donald Burroughs.